muss aber in diesem Zusammenhang Stellung nehmen gegen die besonders von bürgerlicher Seite so oft vorgebrachte Phrase: Ja, der Führer, ja, aber die Partei macht sich doch etwas anderes. Nein, meine Herren, der Führer ist die Partei und die Partei ist der Führer. Weiterleben wird, das weiß ich, und das über alle Personen, über Schwache und Starke hinweg, die Zukunft der deutschen Nation erfolgreich gestalten wird. Das glaube ich und das weiß ich.